Deutschlandfunk Blue Crime Hörspiel. Frank Gustavus. Na, Süßer, schon was vor heute Nacht? Was soll's denn kosten, mein Täubchen? Oh, für so einen feinen Pinkel wie dich. 10 Pence. Hört sich ja vielversprechend an. Komm, du darfst dich sogar vorher schon von meinen Qualitäten überzeugen. Oh, du bist ja ein Teufelsweib. Wie gut du gebaut bist. Und was für einen hübschen Hals du hast. Da möchte mein Glatt mal so richtig zudrücken. Ja. James, hör auf! James! Dr. Hopper, was ist das nur? Diese Albträume hat er jetzt schon seit Monaten. Wenn Sie mich fragen, eine Folge seines jahrelangen Arsen- und Strychninkonsums. Die Drogen haben ihn wahnsinnig gemacht. Sein Gehirn zerstört, sein Nervensystem zugrunde gerichtet. Ein Wunder, dass er überhaupt noch am Leben ist. So leid es mir tut, Flory. Ihr Mann wird nicht mehr lange zu leben haben. Ich gebe ihm höchstens noch ein paar Wochen. Meinen Sie wirklich? Na, vielleicht ist es besser für ihn und für uns alle. Mein Name ist James Maybrick. Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Kinder und war vor noch gar nicht so langer Zeit einer der erfolgreichsten Baumwollhändler von Liverpool. Jetzt bin ich nur noch ein drogenzerfressenes Wrack, das hoffentlich bald zu seinem Schöpfer befohlen wird und sein schreckliches Geheimnis mit ins Grab nimmt. Ich bin der Mann, vor dem im Herbst 1888 ganz England zitterte und sich abends in seinen Häusern und Wohnungen einschloss. Ich bin der Mann, den man Jack the Ripper nennt. Alles begann im Juni 1888. Mein Gott. Ist das alles erst ein knappes Jahr her? Ich hatte einen fürchterlichen Streit mit meiner Frau Flory, einer Amerikanerin, 26 Jahre alt und ein wahrer Teufelsbraten im Bett, in das sie mich schon seit Monaten nicht mehr hineinließ. Und endlich wusste ich auch warum. Ich hatte sie am helllichten Tag auf der Liverpooler Whitechapel Road, einer großen Einkaufsstraße in unserer Stadt, gesehen, zusammen mit einem Kerl namens Alfred Brearley, wie ich, ein Baumwollhändler, ein Konkurrent in beruflichen und allem Anschein nach auch in Herzensangelegenheiten. Ich war völlig außer mir und stellte Flory noch am selben Abend zur Rede. Wie lange geht das schon so? Wie lange betrügst du mich schon mit diesem Kerl? Was willst du, James? Alfred ist ein Freund, sonst nichts. Wir haben uns zufällig auf der Whitechapel getroffen und sind dann ein Stück zusammengegangen. Wir haben uns zufällig auf der Whitechapel getroffen? Ja. Ein Stück zusammengegangen? Ja. Wohin? Wahrscheinlich in ein Stundenhotel und dort hat er es dir dann besorgt. Mich lässt du ja nicht mehr ran, du verdammte Hure! Ah, daher weht der Wind. Du willst wissen, warum mein Schlafzimmer für dich verschlossen ist? Ja? Willst du das wirklich wissen? Weil du mich anwiderst, James Maybrick. Ja, das tust du. Seit Jahren schon. Wie du abends bei mir angekrochen kommst. Ich liebe dich. Ach, sabbernd und aufgegeilt. Aufgeputscht von deinem verdammten Arsen. Flori, hör zu, ich. Ach, nein, du bist nicht mehr der Mann, den ich einmal geheiratet habe. Und wenn du es genau wissen willst, wenn die Kinder nicht wären, hätte ich dich schon längst verlassen. Du verdammtes Miststück! Du hast mich zum Gespött von ganz Liverpool gemacht. Die Leute zerreißen sich schon hinter meinem Rücken wahrscheinlich das Maul über mich. Sei froh, dass die Kinder eine Mutter brauchen. Sonst werde ich dich fertig machen, du dreckige Schlappe. Und jetzt raus! Das wird dir noch leid tun, James Maybrick. Das wird dir noch verdammt leid tun. Herr, Ja, geh. Geh nur zu deinem Hurenbock und vergnüg dich mit ihm. Hudson! Hudson! Verdammt! Hat sich denn alles gegen mich verschworen? Hudson! Sie haben geläutet, Sir. Das haben Sie doch gehört. Packen Sie ein paar Sachen hier in meine Reisetasche und bringen Sie mir Zylinder und Mantel. Ich werde meinen Bruder Thomas in Manchester besuchen. Wenn ich mich beeile, erreiche ich den Abendzug noch. Und rufen Sie meine Droschke her. Na los, machen Sie schon. Sehr wohl, Sir. Ich erreichte den Abendzug und fuhr nach Manchester. Ich war immer noch wie von Sinnen und gönnte mir in einem leeren Abteil eine besonders große Portion meiner Medizin. Flüssiges Arsen wird normalerweise als Kopf-, Magenschmerz- und Migränemittel verwendet. Man benutzt es aber auch als Fliegengift und in pulverisierter Form als Gesichtspuder. Außerdem, und das war in meinem Fall ein ausschlaggebender Grund, soll es die Manneskraft steigern. In den besseren englischen Kreisen sind Arsen und das noch stärkere Strychnin sehr beliebt, denn wenn man eine bestimmte Menge davon nimmt, lassen sie einen wie auf Wolken laufen. Erwischt man eine Überdosis, ist man tot. So viel erwischte ich nie. Das Arsen legte ich mir vom Handrücken oder träufelte es mir in meine Rinderbrühe. Das Strychnin schluckte ich in Tablettenform. An diesem Abend erwischte ich wohl eine etwas zu hohe Dosis, denn meine Gereiztheit verwandelte sich nicht wie sonst in einen Zustand angenehmer Leichtigkeit, sondern sie wurde zu einer Art Paranoia. Ich fühlte mich verfolgt, hatte längst vergessen, dass ich zu meinem Bruder wollte, stieg am Bahnhof von Manchester aus und irrte ziellos durch die Straßen. Ohne es zu merken, hatte ich mich in ein besonders finsteres Viertel der Stadt verirrt. Ich muss einen Moment verschnaufen. Gott! Das Blut rauscht mir im Kopf. Ich sehe alles wie im Nebel. Ist alles weich wie Treibsand. Nanu, ist da jemand? Hallo, schöner Mann. So spät noch unterwegs und so allein? Was wollen Sie von mir? Gehen Sie weg! Gehen Sie weg! Aber, wer wird denn so schreckhaft sein? Ich will doch nur ein bisschen Spaß mit dir. Koste dich nur 4 Pence. Nein. Gehen Sie weg! Hast du getrunken? Nun komm schon. Wir gehen zu mir und machen es uns gemütlich. Du hast doch bestimmt Geld da in deiner Tasche. Dafür mache ich alles, was du willst. Nein! Geh weg von mir. Geh weg von mir. Verdammte Hure. Geh weg. Oh mein Gott. So hatte ich also meinen ersten Mord begangen. Und ich hatte kaum etwas davon mitbekommen. Alles war wie ein Traum. Doch eins wurde mir nach und nach klar. Ich hatte eine Hure getötet, genauso eine wie Flory es für mich war. Ich hatte mich gerecht und dieser Gedanke war es, der mich erregte, der mir Lust machte. Ich hatte zwar früher schon Gewaltfantasien gehabt, sie aber nie ausgelebt. Von diesem neuen Gefühl war ich völlig überrumpelt. Das Beste aber war, dass niemand etwas bemerkt hatte. Niemand hatte mich gesehen. Niemand würde diesen Mord je mit dem Baumwollhändler James Maybrick aus Liverpool in Verbindung bringen. Würde es noch einmal klappen? Ich wollte es zumindest versuchen. Was ich brauchte, war eine Waffe. Eine Waffe, mit der ich schnell und geräuschlos zuschlagen konnte. Ein Messer am besten. Und ich brauchte einen geeigneten Ort. Und da gab es einen, der wie geschaffen für mein Vorhaben war. London Euston Station, London Euston Station, alles aussteigen, bitte, alles aussteigen. London ist neben Paris die Stadt des Lasters. Hier mag es an die 2000 Hugen oder mehr geben. Ich dachte mir, da würde es gewiss nicht auffallen, wenn ein oder zwei fehlten. Es war Donnerstag, der 30. August 1888. Ich hatte mir für mein Vorhaben 2 Monate Zeit gelassen, war in Liverpool noch einigen Geschäften nachgegangen und jetzt war ich bereit. Die Wut auf Flory machte mich stark. Ich hatte genügend Medizin dabei. Was ich jetzt noch brauchte, war ein Zimmer und ein Messer. Ich nahm eine Droschke nach Whitechapel, dem verrufensten und heruntergekommensten Viertel des Londoner East Ends. Dort gibt es jede Menge billiger Absteigen, Spielhöllen und vor allem Huren, Dirnen, leichte Mädchen, Nutten, die sich für ein paar Pence anbieten, um ihr karges Dasein zu fristen, sich ein Nachtquartier, eine Flasche Schnaps oder einen Laib Brot leisten zu können. In Whitechapel gibt es massenhaft verwinkelte Gassen und dunkle Hinterhöfe. Die meisten Familien leben zu 7 oder 8 in winzigen Zimmern. In den Straßen türmt sich der Müll meterhoch und die Luft ist erfüllt von einem übel riechenden Gemisch aus Armut, Schweiß, Urin, verdorbenem Fisch und verrottetem Gemüse. Messerstechereien, Raubüberfälle und sogar Morde sind dort an der Tagesordnung. Aber niemand kümmert sich um die nächtlichen Hilfeschreie. Jeder ist nur darauf bedacht, sein eigenes, verkommenes Leben zu retten. Eine Gegend also, die wie geschaffen für mein Vorhaben war. Ich nahm mir ein Zimmer in der zentral gelegenen Middlesex Street und streifte durch die Straßen. Jetzt musste ich mein Messer finden. Aber ich vertraute darauf, zu ihm geführt zu werden. Und tatsächlich, in einem Geschäft in der Duke Street wurde ich fündig. Ah, guten Tag, der Herr. Welch Glanz in meiner bescheidenen Hütte. Womit kann ich kleiner Eisenwarenhändler einem so vornehmen Herrn denn wohl dienen? Doch wohl kaum mit Töpfen, Pfannen, Hammer oder Nägeln. Ich interessiere mich für das Jagdmesser in Ihrem Fenster. Oh, das Jagdmesser. Ja, das ist ein besonders schönes Stück. Liegt gut in der Hand. Mit Hirschhorngriff und einer Klinge aus 15 Zentimetern feinstem englischem Stahl. Darf ich mal sehen? Aber natürlich, Exzellenz. Hier, nehmen Sie. Aber Vorsicht, ist extrem scharf. In der Tat, ein besonders schönes Stück. Genau das Richtige für meine Zwecke. Ich habe nämlich vor, auf die Jagd zu gehen. Dann können Sie in ganz Whitechapel keine bessere Waffe bekommen, Hochwohlgeboren. In Ordnung, ich nehme es. Was soll denn das gute Stück kosten? 15 Schilling, Milord. Hier ist das Geld. Danke vielmals, Durchlaucht. Ich verspreche, Sie werden Ihre helle Freude daran haben. Wann soll's denn losgehen mit der Jagd? Bald. Sehr bald wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon morgen. Ja, dann lassen Sie mich wissen, ob Sie zufrieden sind, Euer Lordschaft. Das werden Sie erfahren. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Verdammter Bastard! Musst du dich aufpassen! Meine Herren! Man ist ja in dieser verdammten Stadt seines Lebens nicht mehr sicher. Oh, Scheiße. Es ist tatsächlich 3. Und keine Sau mehr auf der Straße. Kein Wunder. Bei der Suppe hier draußen. Man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Na, was soll's? Dann wollen wir mal. Da läuft doch einer hinter mir hier. Vielleicht Kundschaft. Na, warte. Dich vernasch ich. Na, nu? Ich hätte schwören können, dass da einer hinter mir ist. Hallo? Ist da wer? Dann eben nicht. Guten Abend, schöne Frau. Tch, Himmler! Haben Sie mich erschreckt? Waren Sie das da gerade eben hinter mir? Ich? Nein. Ich kam hier gerade um die Ecke und sah Sie hier im dicksten Nebel auf der Straße stehen und mit sich selber reden. Na, wo wollen wir denn hin? Haben wir schon ein Quartier für die Nacht? Nein, bisher nicht. Aber das kannst du vielleicht ändern, Süßer. Für Sixpence gehöre ich dir bis morgen früh. Ach, ja. Dann zeig doch schon mal, was du zu bieten hast. Hey, du gehst aber ganz schön ran, mein Lieber. Na, und wie gefällt dir das? Ja, das gefällt mir. So, und das? Hey, was tust du da? Ich tu das, was mit jeder von euch Drecksuren machen sollte. Ich mach dich fertig. So. Und jetzt schlitze ich dich auf. Ja. Ja. Ja. Ja. Mein Gott, Doktor, diese Schreie, das ist ja schrecklich. Wollen Sie ihm nicht etwas von seiner Medizin geben, damit das aufhört? Arsen in seinem Zustand? Ausgeschlossen, das würde ihn sofort umbringen. Nein, nein. Er scheint etwas Schreckliches zu verarbeiten. Können Sie sich vorstellen, was das sein könnte, Flory? Ich weiß nicht, Doktor. James war wie besessen von dem Gedanken, dass ich ihn betrüge. Dabei war der Mann, auf den er eifersüchtig war, lediglich ein treuer Freund, mit dem ich mich ab und zu getroffen habe. Ein guter Zuhörer, mehr nicht. Ich kenne Alfred Brierley. Woher wissen Sie von Alfred? Ich weiß eine ganze Menge, Flory. Alfred und ich treffen uns einmal in der Woche im Club. Und da hat er mir viel von Ihnen erzählt. Natürlich nur das Beste. Dann wissen Sie ja sicherlich auch, dass wir unsere Verbindung aufgelöst haben. Ja, das weiß ich. Und da frage ich mich natürlich, wer Sie demnächst trösten wird, wenn Ihr Mann nicht mehr unter uns weilt. Ich werde rasch etwas Wasser holen. Ja, ja, gehen Sie nur. Wir sprechen uns noch. Der Tod kommt manchmal schneller, als man denkt. Geht weiter, Leute. Hier gibt es nichts zu sehen. Nur macht so, dass ihr weiterkommt. Auseinander, Leute. Scotland Yard. Na los, habt ihr keine Arbeit, die auf euch wartet? Inspektor Aberline von Scotland Yard? So ist es. Ich bin Frederick George Aberline und das hier ist mein Assistent, Detective John Littlechild. Constabler? Constabler John Neal, Gentlemen. Ich habe Sie hinzugezogen, weil wieder eine Frauenleiche gefunden wurde. Und es so aussieht, als handle es sich um denselben Täter wie in der vergangenen Woche. Dasselbe Strickmuster? Jawohl, Sir. Mein Gott, mir ist jetzt noch ganz schlecht. Erst Polly Nichols die Kehle durchgeschnitten und den Bauch aufgeschlitzt. Und jetzt das hier. Aber kommen Sie in den Hof, Gentlemen. Der Gerichtsmediziner hat die Leiche bereits untersucht. Ist die Tote schon identifiziert, Constable? Ja, Inspektor. Es handelt sich um Annie Chapman, 47 Jahre alt, arbeitete als Gelegenheitsprostituierte. Die Henbury Street war ihr Revier. Morgen, Gentlemen. Ich bin Dr. Llewellyn und Sie müssen die Herren Aberline und Littlechild von Scotland Yard sein. Die sind wir. Guten Morgen, Doktor. Wenn man noch von einem guten Morgen sprechen kann. Ich glaube kaum. Und ich hoffe, Sie haben beide noch nicht gefrühstückt. Sehen Sie sich das mal an. Oh Gott. Entschuldigen Sie mich. Ich habe leider schon gefrühstückt. Mensch, Littlechild, reißen Sie sich doch zusammen. Entschuldigen Sie, Doktor, aber normalerweise bringt die nichts aus der Fassung. Himmel, die ist aber auch zugerichtet. Wie lange mag sie tot sein? Schwer zu sagen, Inspektor. Es ist jetzt 8. Also ich würde sagen, zwischen 2 und 4 Stunden. Ein Marktschreier hat sie gegen 6 Uhr gefunden. Da war sie noch warm wie ein frisches Brötchen. Lassen Sie diese Sprüche, Constable. Und Sie, Littlechild, sehen sich den Tatort mal genauer an. Ich meine natürlich, wenn Sie fertig sind mit Kotzen. Zu Befehl, Sir. Oh Gott, und das am frühen Morgen. Können Sie mir etwas über den möglichen Tathergang sagen, Doktor? Der Kerl muss vorher gestanden und Sie zunächst erwürgt haben. Hier, auf Ihrem Gesicht und an Ihrem Hals sind frische Quetschungen zu sehen. Ihre Zunge ist angeschwollen und zwischen den Zähnen hervorgetreten. Ein weiteres Anzeichen für eine Strangulation. Hat sie sich gewehrt? Na, ich glaube nicht wirklich. Die stinkt wie eine Kneipe. Die Frau war wohl ziemlich betrunken. Was geschah dann? Nachdem er sie erwürgt hatte, hat der Täter sein Opfer hier auf den Boden gelegt und versucht, ihr den Kopf abzutrennen, was ihm aber nicht gelungen ist. Hier, die Kehle ist von links nach rechts bis auf die Wirbelsäule durchschnitten, was darauf schließen lässt, dass der Täter Rechtshänder ist. Bei der Tatwaffe könnte es sich um ein Skalpell oder ein extrem scharfes Jagdmesser gehandelt haben. Darauf weist auch der Schnitt am Bauch hin. Mit unglaublicher Kraft und Präzision von unten nach oben ausgeführt. Also wenn Sie mich fragen, die Tat eines Wahnsinnigen, der unglaublich geschickt mit dem Messer ist. Ein Jäger, ein Schlachter, ein Schuhmacher oder vielleicht sogar ein Chirurg. Er wusste immerhin, wo die Organe liegen. Konstabler Neil, hat irgendjemand aus der Nachbarschaft etwas Verdächtiges bemerkt? Nein, Inspektor. Ich habe alle Hausbewohner von Nummer 29 befragt. Keiner will etwas gesehen oder gehört haben. Inspektor! Inspektor! Hier liegt eine blutige Lederschürze in einem Wassertrog. Bringen Sie sie her, Littlechild. Ja, ja, und da lag noch etwas. Ein zerrissener Briefumschlag. Absender und Adressat sind abgetrennt worden. Aber ein großes M ist draufgemalt. Ob das vom Täter stammt? Zeigen Sie mal her. Eine Art Visitenkarte, meinen Sie? Möglich, Littlechild, möglich. Stecken Sie das Papier ein, Littlechild. Man kann ja nie wissen. Und die Lederschürze nehmen Sie auch mit. Vielleicht kommen wir dem Kerl ja damit auf die Schliche. Hat man die Leiche von Polly Nichols nicht vor einem Pferdeschlachthaus gefunden, Constable? Ja, Sir. In der Bucks Row, um genau zu sein. Verhören Sie die Arbeiter dort und finden Sie raus, ob jemanden von Ihnen diese Schürze gehört. Zu Befehl, Inspektor. Was glauben Sie, Sir, wird der Kerl weitermachen? Ja, er wird weitermachen, Constable. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich hatte also wieder zugeschlagen. Und diesmal hatte ich den Bobbys sogar eine Visitenkarte hinterlassen. M. Wie Maybrick. Dieses kleine Spielchen erregte mich noch zusätzlich. Doch zunächst musste ich mir eine kleine schöpferische Pause gönnen, denn in Whitechapel wimmelte es nur so von Polizei. Ich kümmerte mich hin und wieder um das Geschäft, ließ ansonsten meinen Partner die Arbeit tun, ging zum Pferderennen und verbarrikadierte mich die meiste Zeit in meinem Arbeitszimmer. Dort studierte ich die Londoner Zeitungen mit den Artikeln über meine Heldentaten und ließ mir eine gute Tasse Rinderbrühe mit Arsen schmecken. Das tut gut. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Am vergangenen Sonntag ist der Stadtteil Whitechapel erneut von einem brutalen Hurenmord erschüttert worden. Das Opfer, die 47-jährige Annie Chapman. Bla, bla, bla. Wegen einer am Tatort gefundenen Lederschürze geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen Handwerker oder Schlachter handeln könnte. Scotland Yard überprüft bereits die Alibis einschlägig bekannter Personen. Lederschürze. Das wäre ein Schwachsinn. Mal sehen. Was schreibt das da? Ja, hier ist es. East London liegt unter dem Bann großen Schreckens. Ein namenloser Schurke, halb Mensch, halb Tier, treibt sich herum. Grässliche Bosheit, tödliche List und ein unersättlicher Blutdurst. Das sind die Kennzeichen dieses wahnsinnigen Mörders, der seine Opfer wie ein Pawnee-Indianer verfolgt. Diese ghulenhafte Kreatur ist geradezu trunken von Blut und giert. nach mehr. Ich giere nach mehr und beim nächsten Mal werde ich mich gebührend vorstellen. Damit dieser Lederschürzen- und Pony-Indianer-Schwachsinn endlich ein Ende hat. Alle sollen wissen, dass ich am Werk war. James, der Schlitzer, oder? Wie mich mein Vater früher immer gerufen hat. Jack, Jack, Jack the Ripper. Ja, das ist es. Ich werde weitermachen. Am letzten Septemberwochenende werde ich wieder zuschlagen. Ja, das wird Spaß machen. Verdammt, meine Medizin ist beinahe alle. Ich bin schon zu stark angeschlagen, um jetzt noch den alten George Hewitt in seiner Apotheke aufzusuchen. Ach, was soll's, ich will einen Verhatzen losschicken. Wozu hat man schließlich Dienstboten? Hudson! Die Tür. Moment. Sie haben geläutet, Sir? Ja, Hudson. Ich habe geläutet. Gehen Sie doch mal rasch zum Apotheker Hewitt in der Victoria Street und sagen Sie mir, er soll mir eine besonders große Portion meiner Medizin abfüllen. Weiß dann schon Bescheid. Hier sind 10 Pfund Sterling, das müsste genügen. Sehr wohl, Sir. Es ist ausnahmsweise offen, Hudson. Schlechte Nachrichten, Sir. Was? Was für schlechte Nachrichten? Was faseln Sie da, Hudson? Geben Sie mir die Medizin und dann gehen Sie wieder an die Arbeit. Ich kann Ihnen keine Medizin geben, Sir. Mr. Hewitt wollte sie mir nicht aushändigen. Er lässt aber ausrichten, dass er Sie dringend zu sprechen wünscht. Verdammte Mistkerl! Hudson, mein Zylinder, mein Mantel. Ich werde Hewitt auf der Stelle einen Besuch abstatten. Einen Moment, bitte. Ich komme gleich. Ja. So, was kann ich für Sie tun? Oh, James, Sie sind es. Ich habe Sie schon erwartet. Warum haben Sie meinem Butler keine Medizin ausgehändigt? Was soll denn das? Haben wir nicht über Jahre gute Geschäfte gemacht? Habe ich Sie nicht einmal gut für Ihre Dienste bezahlt, Hewitt? Darum geht es nicht, James. Ganz im Gegenteil. Ich mache mir Sorgen um Sie. Ach, Sorgen? Was soll denn dieser Unsinn? Mischen Sie sich bitte nicht in meine Angelegenheiten. Das muss ich leider, James. Seit 6 Jahren kommen Sie jetzt einmal in der Woche zu mir. Ja, und? Und immer soll ich Ihnen etwas gegen Ihre Kopf- und Magenschmerzen geben. In letzter Zeit sind Sie sogar 2-3 Mal pro Woche hier gewesen. So viel Arsen, wie Sie benötigen, habe ich überhaupt nicht im Hause. Und neuerdings die Strychnin-Tabletten. Das Zeug ist gefährlich, James. Ach, hören Sie auf. Es zerstört Ihre Zellen. Ihren Geist, Ihre Seele. Sie sind süchtig, James. Sie müssen eine Entziehungskur machen. Ich glaube, Ihr Hausarzt, Dr. Hopper, würde das befürworten. Und Ihre Frau bestimmt auch. Was hat denn Flory damit zu tun, dieses verdammte Miststück? Und verschonen Sie mich mit Dr. Hopper. Der stellst du doch hinterher. Sie stecken alle unter einer Decke. Alle haben sich gegen mich verschworen. Und Sie gehören auch dazu, Mr. Hewitt. James, ich bin entsetzt. Wir kennen uns jetzt so viele Jahre. Ich habe Ihren Vater immer sehr geschätzt und kann deshalb nicht guten Gewissens mit ansehen, wie sein Sohn sich systematisch zugrunde richtet. Sie wollen mir also keine Medizin geben? Ich kann nicht, James. Nicht ohne ärztliches Rezept. Meine Apothekerehre verbietet mir das. Ach, dann geben Sie mir wenigstens ein paar Strychnin-Tabletten gegen die schlimmsten Schmerzen. Na los, Hewitt, machen Sie schon. Dann sehen Sie mich nie wieder. Ich werde schon eine andere Quelle finden. Sie machen mir Angst. James. Kommen Sie, Hewitt. Hier, nehmen Sie. Und wenn Sie sich schon umbringen wollen, dann nehmen Sie auch das hier. Was ist das? Eine winzige Cyankali-Kapsel. Was? Die sollten Sie schlucken, bevor Sie völlig durchdrehen. Sie wird ihrem Leben ein schnelles Ende bereiten. Möge Gott ihrer armen Seele gnädig sein. Ich fand eine andere Quelle. Ich kannte einen Mann, der in einer Chemikalienfabrik in Manchester arbeitete. Ich hatte ihm vor Jahren einmal aus einer finanziellen Notlage herausgeholfen und er war mir deshalb mehrere Gefallen schuldig. Die Zyankali-Kapsel verwahrte ich in einem Geheimfach in der Rückseite meiner Taschenuhr. Man konnte ja nie wissen, wenn mich die Bobbys tatsächlich schnappen sollten, wollte ich ihnen zumindest mit meiner Hinrichtung zuvorkommen. Ich war also wieder bereit und konnte bald wieder gestärkt an die Arbeit gehen. Kommen Sie schnell, Constable. Hier in der Hofeinfahrt liegt eine Frauenleiche. Was sagen Sie da? Wo? Hier, Sir, direkt vor meinem Wagen. Ja, warten Sie, ich habe eine Lampe. Tatsächlich. Und wieder die Kehle durchgeschnitten. Ja. Fassen Sie nichts an, Mann. Ich schicke sofort nach Scotland, ja. Wir sind schon da, Constable. Was für ein Sauwetter. Mein Gott, Inspektor Everline, Detective Littlechild. Wo kommen Sie denn so schnell her? Haben Sie hier auf Lauer gelegen? Das kann man so sagen, Constable. Wir haben einen Bekennerbrief erhalten und waren deshalb in erhöhter Alarmbereitschaft. Wieder eine Tote? Jawohl, Detective. Hier. Ihr wurde die Kehle durchgeschnitten. Dieser Mann hier hat sie entdeckt. Wie heißen Sie, Sir? Mein Name ist Diemschutz. Louis Diemschutz. Ich handle mit Modeschmuck und war gerade auf dem Weg nach Hause. Ich wohne hier nebenan. Und in der Hofeinfahrt scheute mein Pferd plötzlich. Und dann habe ich die Tote entdeckt. Und sofort nach der Polizei gerufen. Sind Sie sicher, dass Sie die Frau nicht selbst umgebracht haben? Und dann riefen Sie die Polizei, um den Verdacht von sich abzulenken? Ich? Ich könnte so etwas gar nicht. Ehrenwort. Ich habe sie nur gefunden und dann den Constable gerufen. Bitte glauben Sie mir. Littlechild, der Mann hat nur noch zwei Finger an der rechten Hand. Und da unser Mörder Rechtshänder ist, wie wir wissen, kann dieser Mann hier die Tat kaum begangen haben. Genau, Inspektor. Ich muss fast alles mit links machen, seit mir damals die Droschke über die Hand gefahren ist. Ich kann gerade noch die Zügel halten. Das war eine dumme Sache damals. Ich war ziemlich betrunken, müssen Sie wissen. Und als ich dann von... Ja, schon gut. Haben Sie hier sonst noch jemanden im Hof gesehen? Nein, gesehen nicht. Aber? Aber gehört. Ich habe ein Geräusch gehört. Eine Flasche, die geklirrt hat. Aber das war nur eine Ratte. Aber ich habe trotzdem ganz schön Schiss gehabt. Sonst haben Sie nichts gehört? Doch, als ich nach der Polizei rief, habe ich Schritte gehört, die schnell in Richtung Commercial Street gelaufen sind. Und das sagen Sie erst jetzt, Mann? Herr Gott, ich kann den... Constable, schicken Sie sofort alle Männer, die Sie haben, in die umliegenden Straßen. Er kann noch nicht weit sein. Sofort, Sir. Morris, Peters! Sie suchen in linker Richtung alles ab. Williams, Sie kommen mit mir. Verdammt! Er ist uns entwischt. Und Sie, Idiot, sind daran schuld. Hätten Sie mal früher was gesagt. Aber ich wusste doch nicht... Jetzt ist es zu spät, Littlechild. Untersuchen Sie den Tatort nach Spuren. Und Sie melden sich morgen auf dem 10. Revier, Mr. Diemschmutz. Diemschutz? Der Name ist Diemschutz. Aber bin ich denn immer noch verdächtig? Nein, aber die Kollegen müssen ein Protokoll aufnehmen. Ach so. Inspektor! Was gibt es, Neil? Haben Sie ihn? Nein, Sir. Aber im Mitre Square, keine 500 Meter von hier, ist eine zweite Frauenleiche gefunden worden. Morgen, Inspektor. Detektiv? Morgen, Doktor. Morgen, Doc. Danke, dass Sie auch an einem Sonntag so früh zur Stelle sind. Schon gut, Inspektor. Obwohl ich sagen muss, dass ich die Obduktion lieber an einem anderen Ort als diesem stinkenden Leichenschauhaus vorgenommen hätte. Aber sei es drum. Diese hier kennen Sie ja. Elizabeth Stride, 45 Jahre alt, schwedischer Abstammung, prostituierte Alkoholikerin. Ihr wurde lediglich die Kehle durchgeschnitten. Daran ist sie verblutet. Und die zweite ist Catherine Eddowes, 43 Jahre alt und ebenfalls eine alkoholsüchtige Hure. So ist es, ja. Die haben wir hier. Ja. Zum Glück habe ich das Frühstück heute ausfallen lassen. Bei der hier wurde der Mörder nicht gestört. Er hat ihr wohl in einem dunklen Winkel aufgelauert, sie dann zu Boden geworfen und erwürgt. Dann schnitt er ihr die Kehle durch, zerschnitt ihr die Augenlider, das Kinn und die Oberlippe, entfernte die Nasenspitze und trennte ihr die Ohrläppchen ab. Mein Gott! Ja, es geht noch weiter. Danach hat der Täter der Toten den Bauch aufgeschlitzt, die Gedärme teilweise zerschnitten, den Dickdarm entfernt und neben sie gelegt. Dabei muss er sich beschmutzt haben. War sonst noch was? Ach ja, ja. Die Gebärmutter und eine Niere wurden ebenfalls entfernt. Beide Organe fehlen. Was sind das für Einschnitte unter den Augen? Seltsam, ne? Sieht aus wie zwei umgedrehte Vs. Eins unter jedem Auge. Ja, oder wie ein großes M, wenn man beide Zeichen zusammenfügt. Vielleicht hat er ja deshalb auch die Nasenspitze abgeschnitten, sozusagen als Bindeglied zwischen den Zeichen. Inspektor, erinnern Sie sich an den zerrissenen Briefumschlag, den ich vor 3 Wochen bei der Leiche von Annie Chapman gefunden habe? Hier erscheint das M wieder. Wenn es denn eins ist, denn wie passt das M zu der Unterschrift auf dem Bekennerbrief? Was für ein Bekennerbrief? Die zentrale Londoner Nachrichtenagentur hat am 26. September, also vor 4 Tagen, einen Brief erhalten, der gestern kurz vor dem Doppelmord an uns weitergeleitet wurde. Deshalb waren wir auch so schnell am Tatort. Inspektor, gut, dass ich Sie finde. Die Nachrichtenagentur hat wieder eine Mitteilung von diesem Wahnsinnigen bekommen. Zeigen Sie her. Eine Postkarte, gestern in Whitechapel abgeschickt. Ich habe den lieben Boss nicht angeschmiert, als ich ihm den Tipp gab. Sie werden bald wieder von Jacks Arbeit hören. Doppelereignis diesmal. Nummer 1 hat ein bisschen gequiekt, konnte nicht ganz fertig werden. Keine Zeit, die Ohren für die Polizei abzuschneiden. Vielen Dank, dass Sie den letzten Brief zurückgehalten haben, bis ich wieder an die Arbeit gehen konnte. Ihr Jack the Ripper. Verdammt! Der Kerl hat Nerven. Man müsste dem Kerl eine Falle stellen. Wir bräuchten einen Köder. Einen Polizisten in Frauenkleidern, der sich in den dunkelsten Gassen herumtreibt. Und wenn der Ripper ihn anspricht, schlagen wir zu. Keine schlechte Idee. Aber wie wollen Sie den Kerl erkennen? Es hat einen Zeugen gegeben, der die Eddowes kurz bevor sie getötet wurde, mit einem Mann zusammen gesehen hat. Mittelgroß, blondes Haar, Schnurrbart, stechende Augen. Zwar nicht viel, aber die Zeitungen werden hoffentlich schon morgen ein Phantombild bringen. Genau. Und jetzt müssen wir nur noch einen freiwilligen Polizisten finden, der im Mieder und Röcken gut als Frau durchgehen könnte. Und da weiß ich auch schon genau den richtigen Little Child. Sie meinen mich? Nein, Inspektor, nein, das können Sie nicht von mir verlangen. Doch, das kann ich, Lidlscheid. Sie sind genau der richtige Mann für dieses Unternehmen. Keine Angst, wir werden mit einem Dutzend Polizisten in Ihrer Nähe sein. Na, nun geben Sie sich schon einen Ruck. Ja, mir wird ja wohl nichts anderes übrig bleiben. Auch wenn ich mir Ihr Gesicht ansehe. Na, großartig. Ich habe mir immer schon gewünscht, in Frauenkleidern den Köder für einen wahnsinnigen Mörder zu spielen. Das Beruhigungsmittel scheint zu wirken, Flory. Sehen Sie, er liegt jetzt ganz ruhig. Dr. Hopper, James hat mir einmal im Rausch von einer Zyankali-Kapsel erzählt, die er in seiner Taschenuhr versteckt hält. Er hat damals gedroht, sich damit umzubringen und mich auf den Schulden, die er mittlerweile hatte, sitzen zu lassen. Das Gift wird ihm das Sterben doch sicher leichter machen, Doktor. Flory, ich bin Arzt. Ich kann einem Patienten unmöglich Zyankali geben. Das wäre Mord. Aber es würde doch niemand etwas bemerken, Doktor. Ach, Flory. Wenn Sie doch nur etwas kooperativer wären. Was meinen Sie damit, Doktor? Sie wissen schon, wie Sie mich umstimmen könnten. Doktor, ich glaube, es wäre besser, wenn Sie jetzt gingen. Wie Sie meinen, Flory. Aber lassen Sie sich eins gesagt sein. Mich hat noch keine Frau ungestraft vor die Tür gesetzt. Ich werde später noch mal wiederkommen und nach Ihrem Mann sehen. Hudson kann mich hereinlassen. Gute Nacht! Mein Verhältnis zu meiner Arbeit war zwiespältig geworden. Einerseits war ich immer noch davon überzeugt, von Gott auserwählt zu sein, England von seinen Huren zu befreien. Andererseits plagte mich nachts mein Gewissen. Ich hatte schreckliche Albträume, in denen mich die toten Frauen heimsuchten und mich mit weit aufgerissenen Augen anklagend anstarrten. Ich hörte ihre Schreie und ihr Flehen und wachte beinahe jede Nacht schweißgebadet auf. Außerdem machte ich mir allmählich Sorgen um meine Gesundheit. Meine Hände und Füße waren manchmal stundenlang völlig taub. Das Blut rauschte mir laut durch den Schädel, indem es wie verrückt hämmerte. Ich musste immer größere Dosen meiner Medizin nehmen, um das alles aushalten zu können. Die Wochen zogen ins Land. Die Zeitungen überschlugen sich geradezu mit Spekulationen über die Identität von Jack the Ripper. Die Polizei verhörte ständig irgendwelche Verdächtigen, meistens Ärzte. Dabei saß ich, der wahre Ripper, untätig zu Hause, immer wieder von Mordlust gepackt, aber einfach zu schwach, um wieder ans Werk gehen zu können. Sollte ich weitermachen? Konnte ich weitermachen? Ja, ich konnte. Am Donnerstag, den 8. November, fühlte ich, dass es wieder soweit war. Etwas ganz Besonderes wartete in London auf mich und ich machte mich wieder auf den Weg. Damals wusste ich noch nicht, dass es mein letzter Beutezug werden sollte. Gute Nacht, Mary. Dann pass auf dich auf. Das werde ich, Dick. Keine Angst. Ich mache nur noch schnell einen Kunden und dann gehe ich auch schlafen. Bis morgen. Himmel. Die Frau, die da aus dem Pub kommt. Das ist Flory. Die langen Haare, die Figur, der Gang. Das ist unmöglich. Na, Süßer, was starrst du mich so an? Schon was vor heute Nacht? Nein. Sie sehen aus wie... Na, was ist nun? Es ist kalt hier draußen. Willst du oder willst du nicht? Nein. Ich meine... Ja. Ich muss mich einen Moment setzen. Ach, bist du besoffen oder was? Na komm, setz dich mal auf diese Stufen hier. Danke. Das ist besser. Entschuldigen Sie. Mir ist plötzlich schwarz vor Augen geworden. Wie heißen Sie? Ich bin Mary Kelly. Aber hier im Viertel kennt mich jeder als die schwarze Mary. Hört sich geheimnisvoller an, hm? Wie alt sind Sie? Wird das hier ein Verhör oder was? Ich bin 25, wenn du es genau wissen willst. Oder passt dir was nicht? Nein. Mein Gott. Fast genau wie Flory. Und diese Stimme. Hey, was faselst du da, Mann? Ich muss sehen, dass ich heute Nacht noch ein paar Mäuse mache. Also, was ist nun? Ich will dich. Ich meine, ich will mit dir kommen. Aber wohin? Ich habe ein Zimmer in Miller's Court. Nur ein paar Straßen weiter. Hast du Geld? Ja. Ich habe Geld. Viel Geld. Ja. Ach, doch nicht auf der Straße, Mann. Pack die Piepen weg. Herrgott, du gehst wohl zum ersten Mal zu einer Hure, wie? Na los, komm mit. Ja. Ich komme, Flory. Hier ist es. Nummer 13. Ja. So, dann mal herein. Das Zimmer ist zwar nicht größer als eine Hundehütte, aber Bett, Tisch, Stuhl passen rein. Es hat einen Kamin und ist billig. Hm. Ja, sehr nett. Jetzt noch schnell eine Kerze angezündet. Und es ist direkt viel gemütlicher. Komm, setz dich. Schluck Schnaps zum Warmwerden. Nein. Nein, danke. Ich will lieber etwas von meiner Medizin nehmen. Komm, geh schon auf. Ja. Ach, was war das für ein beschissener Tag heute. Kaum was verdient. Selbst die Kundschaft hat Angst vor diesem Ripper. Obwohl er schon seit über einem Monat untergetaucht ist. Am Anfang hatte ich ja auch noch Schiss. Aber irgendwie muss man sich doch über Wasser halten, oder? Hey, hey, hörst du mir überhaupt zu? Ja, ich höre dir zu. Jetzt siehst du auch schon wieder besser aus. Nicht mehr so verschüchtert. Deine Augen funkeln sogar ein bisschen, ha? Sie funkeln wegen dir, mein Mädchen. Komm, komm her zu mir. Hey, du bist ja richtig munter. Na, wie willst du es denn haben? Leg dich erst mal hin. Ja, so ist es gut. Willst du nicht erst mal deinen Mantel ausziehen? Hm? Ja, gleich. Doch, vorher habe ich noch was für dich. Da wirst du dich bestimmt überfreuen. Flory! Flory! Hey, hey, was willst du mit dem Messer? Oh, Hilfe! Hilfe! Hilfe! Ja, Flory. Ja, Flory, jetzt bist du dran. Jetzt mache ich dich kalt. Flory! Ruhe da drinnen, verdammte Hurerei! Ja, bald war Ruhe. Die Kelly schrie nicht mehr und die Geräusche, die ich bei meiner Arbeit verursachte, waren nicht so laut, als dass sie die Nachbarschaft gestört hätten. Ich war in einem regelrechten Blutrausch. Aufgeputscht durch meine Medizin glaubte ich tatsächlich, Flory vor mir zu haben. Und ich ließ meine ganze schreckliche Wut an ihr aus. Nach fast 2 Stunden war ich fertig. Von Mary Kelly war fast nichts mehr übrig geblieben. Mit einem blutigen Stofffetzen malte ich die Initialen FM an die Wand. Alle sollten wissen, dass dieser Mord Flory Maybrick galt. Nur das Herz der Toten nahm ich mit. Als Erinnerung sozusagen. Kommen Sie, Inspektor. Hier ist es. Millis Court Nummer 13. Die Vermieterin hat uns alarmiert. Sie wollte heute Morgen gegen 10:45 die Zimmermiete bei einer jungen Prostituierten namens Mary Kelly eintreiben. Doch alles, was sie fand, war das hier. Oh, Allmächtiger. Hier sieht's ja aus wie in einem Schlachthaus. Überall Blut, Fleischstücke, Gedärme. Auf dem Boden, auf dem Tisch. Sogar an den Wänden ist Blut. Und es ist sicher, dass das da auf dem Bett diese Mary Kelly ist, war? Die Vermieterin hat sie identifiziert, soweit das noch möglich war. Die Frau ist mit einem Schock ins London Hospital gebracht worden. Sie brabbelte etwas davon, dass sie gegen 5 oder 6 Uhr heute früh einen Mann aus dem Haus laufen sah. Gegen 3:30 hatte sie sich schon einmal wegen des Lärms beschwert. Danach soll dann Ruhe gewesen sein. Sie konnte nicht zufällig sagen, wie der Mann ausgesehen hat. Sie werden es kaum glauben, Sir. Aber das konnte sie in der Tat. Der Mann war ungefähr 1,70 Meter groß und untersetzt. Und trug Schnurrbart und Zylinder. Außerdem baumelte an seinem Mantel etwas Glänzendes. Mein Gott, die Uhrkette. Was meinen Sie, Little Child? Ich bin mir nicht ganz sicher, Inspektor, aber als ich in der vergangenen Nacht meine letzte Schicht als Ripperköder hatte, sprach mich ein Mann an, der so aussah wie der, den die Vermieterin beschrieben hat. Besonders auffällig war seine goldene Uhrkette. Und Sie haben ihn laufen lassen? Ja, Sir. Es war schon spät, gegen 2:30. Ich war völlig übermüdet und... Das ist nicht wahr! Sagen Sie mir, dass das nicht wahr ist, Little Child! Es tut mir leid, Sir. Das hilft dieser armen Teufelin hier jetzt auch nicht mehr weiter. Würden Sie ihn wiedererkennen, Littlechild? Ja, das würde ich, Inspektor. Natürlich würde ich. Das glaube ich. Dann hoffe ich für Sie, dass wir ihn kriegen, bevor er wieder auf Jagd geht. Sie kriegten mich nicht. Das Geheimnis um Jack the Ripper wurde nicht gelöst, denn ich ging nie wieder auf die Jagd und niemand kam mir auf die Schliche. Ich kehrte nie wieder nach London zurück. Ich war fertig, kaputt, am Ende. Der Mord an der Kelly bescherte mir Albträume, die alle bisher Dagewesenen in den Schatten stellten. Die Drogen taten ihr Übriges. Mein Körper gehorchte mir überhaupt nicht mehr. Ich bewegte mich wie ein Tatterkreis und lag monatelang nur im Bett. Mein treuer Herzen verabreichte mir die nötige Medizin gegen die schlimmsten Schmerzen. Ich betete zu Gott, er möge mir meine Gräueltaten vergeben und mich von meinen schrecklichen Leiden erlösen. Aber er hatte kein Mitleid mit mir. Bis heute nicht. Dem 11. Mai 1889. Vielleicht sollte ich Flory bitten, mich zu töten. Sie weiß, wo ich meine Ziankali-Kapsel versteckt halte. Keiner würde merken, dass sie es war, die mich zur Hölle geschickt hat. Oh Gott. Sie wüsste, mit welcher Kreatur sie unter einem Dach gelebt hat. Guten Abend, Mr. Maybrick. Was für eine schöne Taschenuhr. Nur schade, dass Sie keine Freude mehr daran haben werden. So. Und jetzt schlucken Sie das. Ja, so ist's recht. Schön schlucken. Ja, gut so. So. Und jetzt schlafen Sie wohl, Mr. Maybrick. Ruhe. Ruhe im Saal. Angeklagte, erheben Sie sich. Florence Elizabeth Maybrick. Im Namen der Krone verurteilt sie das Gericht von Liverpool wegen Mordes an ihrem Ehemann James Maybrick zum Tode durch den Strang. Nur aufgrund der Tatsache, dass sie zwei kleine Kinder haben, wandle ich das Urteil kraft meines Amtes in eine lebenslängliche Haftstrafe um, zu verbüßen im Zuchthaus von Walton. Gerichtsdiener, führen Sie die Verurteilte ab. Die Verhandlung ist geschlossen. Jack the Ripper von Frank Gustavus. Es sprachen James Maybrick, Dietmar Müß, Flory Maybrick, Dagmar Puchalla, Polly Nichols, Barbara Nüsse, Annie Chapman, Angela Stresemann, Inspektor Eberlein, Werner Catano, Detective Littlechild, Jens Scheiblich, sowie Achim Schülke, Volker Bogdan, Wolfgang Kaven, Franz Josef Steffens, Hans Pätsch und andere. Musik Michael Haug. Regie Frank Gustavus. Produktion Ripper Records 2001.